Inside FM. Es ist 22 Uhr. Hidden Tracks. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Kai Bempreix. Laying again, carried away. Heute ging es los mit Roachman, einem Musiker aus London. So minimal beschreibt zumindest das Wire-Magazin diesen Mann. Sonst gibt es meistens zu den Compilations, die dem Magazin Wire beiliegen, etwas mehr und ausführliche Beschreibung. Aber der Song hieß Come Clearly und die Information, die wir bekommen, soll reichen. Im Dezember erschien das Album Bessin, wo dieser Song drauf ist. Ich habe außerdem noch herausgefunden, dass sein erstes Album 2017 erschien. 2020 gab es noch sowas wie ein Mini-Album. Und musikalisch wird es beschrieben als Elektronika im 80er-Jahres-Stil, teilweise mit sehr, sehr schönen Melodien auf diesen drei Alben. Und in Wirklichkeit heißt dieser Mann Jordan Millery Skinner. Wahrscheinlich nichts zu tun mit Mike Skinner. Weiter noch auf der aktuellen The Wire Compilation, beziehungsweise der vom vorletzten Monat. Gerade ja ein frisches Magazin rausgekommen. Aber wir beschäftigen uns noch mit dem aus dem Vormonat. Below the Radar heißt die Serie. Wir sind schon bei Nummer 43 angekommen. Einen zweiten ziemlich guten Song steuert das Trio um Thomas Fujiwara bei. Zusammen mit Tomika Reed und Patricia Brennan haben sie einen Song auf dieser Compilation, der heißt Swelter. Und der befindet sich auch auf dem aktuellen Album der drei Pyth. Etwas Krautrock, etwas Jazz-Einflüsse hört man da. Mitte September erschien das Album und Thomas Fujiwara ist Drummer und trommelt sich seit Mitte der 90er Jahre durch die Jazz-Szene New Yorks. So viel im Text des Wire-Magazins. Hier der Song Swelter. FM. Das war neue Musik von Art Fineman. Early Signs of Rhythm hieß der Song von seinem aktuellen oder erscheinenden Album Be Good, The Crazy Boys. Das erscheint erst Mitte November und Art Fineman hieß mal Luke Temple, änderte vor einigen Jahren nicht nur seinen Künstlernamen, sondern zog auch von New York City nach Los Angeles, beziehungsweise ins Umland von Los Angeles. Es ist schon sein drittes Album unter Art Fineman und wurde inspiriert von Alben, die so 80/81 erschienen und aufgenommen wurden in dem Compass Point Studios auf den Bahamas. Und wenn ich diese Alben aufzähle, dann wisst ihr, wo es lang geht. Alle drei sind auf jeden Fall Klassiker, zum Beispiel Grace Jones mit Private Life, die Talking Heads Remain in Light und Lizzie Messier Disclou mit Mambo Nassau. Ganz schöne Vorbilder, diese Alben. Bei diesem Song musste ich aber auch an einen Pop-Hit von 1988 denken, nämlich von Duran Duran. Da geht ja bei mir sowieso immer die Sonne auf. Eine frühe Lieblingsband von mir. Musikalisch, was Duran Duran damals so gemacht haben, geht das sehr in diese Richtung, was jetzt Art Feynman mit diesem Song macht. Aber hört mal selber, hier ist die erste Single von dem Album Big Thing, damals von Duran Duran, I Don't Want Your Love. Das war einer der Klassiker, die aufgenommen wurden im Compass Point Studio in Nassau auf den Bahamas. Genau genommen im September, Oktober 1980. Lissy Monsieur Disclou, ihr zweites Album Mambo Nassau, das erschien dann Anfang 81. Davon hier der ja auch Klassiker wie fast alle Songs da drauf, Roommate. Sie hatte ja ihre ganz große Zeit in dieser Phase, Anfang der 80er, beim New Yorker Label Z Records. Sie prägten den sogenannten Post-Punk in dieser Phase sehr. Leider verstarb Lissy Monsieur Disclou mit nur 47 Jahren im Jahr 2004 an Krebs. Man darf gespannt sein, was wiederum Art Feynman aus diesen tollen Referenzen, die ich vorhin aufzählte, zu seinem anstehenden Album Be Good, The Crazy Boys gemacht hat. Ab Mitte November wissen wir dann mehr, wenn das Album erscheint. Das mit der Veröffentlichungspolitik der Label ist ja immer so eine Sache, teilweise nicht mehr ganz so zeitgemäß, aber vor allem die großen Labels lassen sich das nicht nehmen, auch groß anzukündigen, immer freitags ihre Alben zu veröffentlichen. Außerdem ist seit einigen Jahren dieser sogenannte Rush-Release ziemlich angesagt. Also eine auf einmal aufploppendes Album von meist sehr großen Stars. Mount Kimby haben das auch Mitte des September mal gemacht, via Bandcamp. Vom 13. September bis 21. September konnte man unter Pay What You Want einen Song mit King Cruel erwerben. Und danach anscheinend gar nicht mehr. Ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, um diesen Song hier für euch zu präsentieren. Er heißt Boxing und wie gesagt, an den Vocals King Cruel. Hi, this is Kai from Mount Kimby and you're listening to Byte FM. Your pretentious ways make me dilate. Da sind die fleißigen, ja, Bienchen, wollte ich schon sagen, aus London wieder. Bar Italia, ein Trio. 1. Mai gab es ihr Debüt und jetzt im November gibt es schon Album Nummer 2. The Twits wird das heißen. Innerhalb von 8 Wochen im Februar in einem kleinen Studio in Mallorca aufgenommen. Und man kann sagen, die Band ist hochmotiviert. Das war der Song My Little Tony. Nicht Pony, der erste Vorgeschmack auf das neue Album. Früher wäre das so eine Art Vorab-Single geworden. Im November präsentiert BeidFM natürlich auch die kleine Deutschland-Tour der Band. Schaut mal nach, ob sie auch in eurer Nähe spielen. Ich glaube, es wird sich lohnen. Ähnliche, eher britische Twee-Pop-Musik machen auch Looseberg. Die kommen allerdings nicht aus England, sondern aus den Niederlanden, genauer aus Rotterdam. 2 Frauen, 2 Typen bilden diese Band. Die 4 haben im September ihr Album Nummer 4 herausgebracht, das heißt Out and About, und davon der hervorragende Song Going Places. Thank you. saving it up for later tonight, alright. Every sound, a knock on the door that you never go through. Go ahead, you've been there before. FM. Wenn man den Bandnamen der eben gehörten Ostseetraum in die Suchmaschine eingibt, dann kriegt man viele, viele Ferienwohnungen angeboten, aber erst nach einigen Treffern auch eine Berliner Band, und die hörten wir gerade mit dem Song Wurst. Kein Song für Vegetarier sozusagen. Vor 3 Jahren erschien die erste Kassette von Ostseetraum. Das wurde dann nochmal via des Labels Adagio 830 2021 auf Vinyl herausgebracht. Und weil es schon ganz gut läuft mit dieser Kombination Label-Band, haben sie nun Album Nummer 2 auch rausgebracht. Das heißt dann Wie ein übersäuerter See. Ist gerade erschienen, Synthie-Pop im Stile der 80er, so ein bisschen Lo-Fi, als wenn es nur für Kassette gedacht sei. So perfekt soll es natürlich nicht klingen, und beim zweiten Song, den wir von diesem Album hören, bleiben wir auch bei dem Anfangsbuchstaben, also von Wurst kommen wir zur Wut. Ist ja manchmal auch nicht so ganz weit. Danach wird es dann nochmal wütender, aber erstmal die Wut von Ostseetraum, wie gesagt, von ihrem aktuellen Album Wie ein übersäuerter See. Thank you. Hello, this is Jason from Sleaford Mods, and I just wanted to tell you that I would like you to become a Freunde of Byte FM, because independent radio is important. It's important for independent bands. It's important for artists that struggle to get their music heard without the help of the corporations. So please be a friend to Byte FM. Thank you. Ich bin heute wütend und weiß nicht einmal auf wen. Ich guck zu meinen Füßen und kann keinen Boden sehen. Meine Freunde machen Party zu so Underground-Musik. Ich trinke Wodka-Mate und warte auf den anderen Beat. Ich bin einfach wütend und das tut mir auch leid. Ich bin einfach wütend und will dafür keine Zeit. Vielleicht brauch ich nur Yoga oder doch ein Bier. Ich bin einfach wütend und keiner kann etwas dafür. Ich bin einfach wütend und kenn nicht einmal den Grund. Ja, das ist sehr anstrengend und vielleicht auch ungesund. Ich schaue auf die Donau und das Boot, auf dem ich sitz. Schaukelt, wippt und wankt mir, wär's egal, wenn's jetzt noch gibt. Ich bin einfach wütend und das tut mir auch leid. Ich bin einfach wütend und will dafür keine Zeit. Vielleicht brauch ich nur Yoga oder doch ein Bier. Ich bin einfach wütend und keiner kann etwas dafür. Ich bin manchmal wütend, hab oft Schuldige gesucht. Am Ende dieser Suche dann doch nur mich selbst verflucht. Vielleicht gibt's keine Antwort und auch keinen Grund dafür. Egal wie weit ich den Stein schmeiß, er landet doch wieder bei mir. Ich bin einfach wütend und das tut mir auch leid. Ich bin einfach wütend und will dafür keine Zeit. Vielleicht brauch ich nur Yoga oder doch ein Bier. Ich bin einfach wütend und keiner kann etwas dafür. Aus der Wut von Ostseetraum aus Berlin wurde jetzt wütend aus Wien. Das ist auch mit einem Ortswechsel, wie gesagt, verbunden von Berlin nach Wien, wie ich das so sehe. Der hippe Hotspot gerade in Europa, auch im aktuellen Musikexpress, ist ein ausführlicher Rundgang durch Wien in Begleitung von Paul Buschneck von der Band Paul's Jets unternommen worden. Und dieser wütende junge Mann heißt Ander Mords. Man wird den Gedanken nicht los, dass er die Wut von den Sleaford Mods übernommen hat. Schon vom Namen her ähnlich. Der Wiener ist allerdings etwas jünger als die beiden von Sleaford Mods, nämlich gerade 25 Jahre alt. aber auch wütend, wie wir gehört haben. Vielleicht auf andere Dinge wie die etwas älteren Sleaford Mods. Denn jede Generation hat ja so seinen Wutpol, möchte ich mal sagen. Es gibt ja im Moment viele Dinge, auf die man wütend sein kann auf der Welt. Zweiter Song von ihm. Bin gespannt auf weitere Energie von Under Mods. Und dieser Song gefällt mir schon mal sehr gut. Machen wir weiter. Von Wien geht's nach München. Das ist ja nicht ganz so weit. Letzte Woche habe ich hier schon zum Schluss der Sendung vom neuen 17. Album von Freiwillige Selbstkontrolle, kurz FSK, einen Song vorgestellt. Jetzt gibt's den zweiten Song von diesem Album, das am Freitag, also in dieser Woche erscheint. Das Album wird Topsy Turvy heißen. Das Video zum neuen Song, Amorbach heißt er, wurde unter anderem auch von der Tochter von Thomas Meinecke und Michaela Melian gedreht, Juno Meinecke. Und der Song Amorbach ist eine Ballade über das von Theodor Adornos geliebte Amorbach im Odenwald. Die 4000 Einwohnerstadt liegt im unterfränkischen Landkreis Mittenberg im Bundesland Bayern. Und das passt mal wieder zur FSK mit ihrer Verortung und ihrer Deutung zu geografischen Punkten. Den Song Odenwald, den gab es ja schon vor gut 26 Jahren von FSK. Also hier erstmal Amorbach. Wald und das Hotel zur Post. Sommerfrische Fürstenzimmer, Teddys Lieblingsort aus Frankfurt am Main, lieferte Wein. Sein Vater Oskar Alexander Wiesengrund. Byte FM. Und das war der Odenwald. So klang FSK vor genau 26 Jahren auf ihrer EP Four Instrumentals zum ersten Mal veröffentlicht, 1997. Lange, lang ist es her. Und wer mehr über diese tolle Band FSK oder Freiwillige Selbstkontrolle hören möchte, könnte als Freundin oder Freund von Byte FM die zwei Folgen Hidden Tracks vom 2. August und 9. August, jetzt kommt 2017, nachhören. Denn mit den Bandmitgliedern Michael Amelian, Justin Hoffmann und Thomas Meinecke habe ich mich durch das umfangreiche Bandleben seit der Gründung 1980 gearbeitet. Also vielleicht, wenn ihr mal Zeit habt, hört mal rein. Lange, lange her. Das Interview ist sogar noch länger her. Das habe ich 2004, 2005 sowas aufgenommen. Aber trotzdem, bis dahin eine spannende Geschichte der Band. Und jetzt am Freitag oder in dieser Woche das neue Album Topsy Turvy, was sowas heißt wie auf den Kopf stellen oder umdrehen. Sehr interessantes, sehr gutes Album. Am Moorbach hörten wir hier noch Odenwald, gerade verklungen. Und zum Schluss machen wir noch eine Coverversion von einem Song, den man eigentlich nicht covern kann, nämlich Tausendmal Du von der Münchner Freiheit, natürlich 86 rausgekommen als Single, ein großer Hit. Und jetzt hat ihn die Berliner Band Jelka in so einer Art Krautrock-Version aufgenommen. Sehr, sehr sphärisch und irgendwie auch ganz gut. Weiter macht hier ab 23 Uhr, wenn ihr Mittwoch die Erstausstrahlung gehört habt, Divi am Hoffmann mit ihrer Sendung Ein Topf aus Gold. Am Sonntagmorgen dann gleich die Sendung Anstoß mit Marius Margard. Wir hören uns selbe Welle, selbe Stelle nächste Woche. Bis dahin. Wie du.